Ich mach die Augen auf, ganz benommen, doch sie brennen. Und ich kann nur verschwommen so ein grelles Licht erkennen. Ich höre die Laute des Waldes und bald ist es leichter zu sehen, wo ich stehe. Doch ich halte es nicht aus, ich steh auf und plötzlich erkenne ich die Kraft eines Baumes, die Macht des Erstaunens und frag mich: Wo bin ich denn hier gelandet? Bin ich tot und im Paradies gestrandet? Überwältigt von dieser Welt ist die Sonne denn so gelblich weiß und erwärmt mich. Es erklärt sich ohne Worte mehr. Ich weiß, dass es schwer ist, Schönheit ist ehrlich. Dieser Strand ist jetzt mein, bin gebannt. Dieser Sand ist so fein und er funkelt in der Hand. Die Luft, die ich atme, ist groß und so reich an duftenden Marzipanrosen im Teich. Die Welt, die ich suchte, hab ich nun gefunden. Ich will hier nicht weg, denn ich muss sie erkunden. Hier ist der Funken Freiheit gegeben. Keine Zeit, keine Stunden im Regen. Keine Sorgen und keine Verpflichtung. Es gibt doch kein Morgen mit düsterer Vernichtung. Es fehlt mir die Dichtung, die Worte zu schreiben. Dazu muss ich bleiben. Es wird mich leiten, keines der Bäume wird zu Papier. Und für keine Pelzmäntel stirbt hier ein Tier. Keine Industrie gibt es hier im Paradies. Das ist die Magie, von der ich mich lenken ließ. Und ich taufe die Welt auf ein Ovea. Und ich taufe die Welt auf ein Ovea. Das Reale wird sichtbar, shit war alles nur ein Traum. Ich war nicht mal 10 Minuten weg, Schicksal. Wache, schweißgebadet auf nichts da. Ich will nach Anovia, ich will nach Anovia. Überall Kondensstreifen, alles wird grau. Und ich seh Kommerzleichen, alles in blau. Äugig eine Welt, die aus Falschheit besteht, weil sie falsch ist und lebt, wie es falscher nur geht. Ertrag es nicht, wag es nicht, cool hier zu finden. Sag jetzt nicht, du kannst damit Gutes verbinden. Ja, ich war da, in Anovia. Das hier ist was anderes, ich leb auf Melancholia.